Warum hat die Kirche gewollt, dass wir uns an diesen Tagen vom Fleischessen enthalten? Ja, weil wir nicht so viel Kirsch schlachten müssen. Damit wir jede Woche Buße tun, und zwar besonders am Freitag zu Ehren des Leidens und am Samstag zum Andenken an die Grablegung Jesu Christi und zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria. Ja. Für nur alles locker gewusst und auch beachtet.